Lauer, super billig. Ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Teleruf, Cottbusser Damm, Höhe Rossmann, Ecke Lachmannstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift 36 Kings Volume 1, das Kreuzberg Tape mit Killer Hackern, Caesar, Desodoc, Mach One, Sasa, DJ Zess und vielen anderen ab 5. Oktober 2007 im Handel. Zu meiner weiteren Ausrüstung gehört ein mit Tesafilm angebrachter Zettel mit der Aufschrift Suche dringend 1,5 bis 2 Raumwohnungen ab 1.11.07 im Bezirk Neukölln oder Kreuzberg bis 360 Euro warm. Erstes oder zweites Obergeschoss oder Fahrstuhl ohne Provision bis 3 Netto-Kaltmieten für Kaution möglich. Ich bin eine ruhige Mieterin und darunter eine Mobiltelefonnummer. Ansonsten hier am Cottbusser Damm ist eine Dame, die hier an einem Elektrokasten ihre Tasche abgestellt hat. Keine besonderen Vorkommnisse, aber...